Die negative Fabrik Auschwitz. Vor 60 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit. Auch aus diesem Anlass will die folgende Sendung den Versuch unternehmen, den besonderen Stellenwert von Auschwitz herauszuarbeiten, ohne es dabei aus der Geschichte der modernen Zivilisation zu entsorgen. Gerade gegen einige neuere kulturindustrielle Versuche, wie jüngst die Filme »Der Untergang« oder »Napola – Die Elite für den Führer«, die durch Authentizität und Nachfühlbarkeit die Verbrechen des Nationalsozialismus verstehbar machen wollen und damit nur mehr oder weniger grandios scheitern, will die Sendung an der Notwendigkeit festhalten, dass Auschwitz einer kritisch-theoretischen Annäherung bedarf. Es ist oft von der Singularität bzw. Einmaligkeit des Menschheitsverbrechens Auschwitz gesprochen worden. Das trifft zwar insofern zu, als Auschwitz eine einmalige Dimension des Verbrechens enthält, die über bloßen Hass, über bloße Grausamkeit und Barbarei ebenso hinausgeht wie über einen Massenmord aus politisch-ökonomischen Nutzenkalkülen. Aber dieser Begriff der Singularität dient gleichzeitig den westlich-demokratischen Ideologen dazu, Auschwitz aus der deutschen Geschichte, aus Demokratie, Kapitalismus und Aufklärungsvernunft hinaus zu mythologisieren. Singularität meint dann nicht mehr eine einmalige Dimension des Irrationalismus auf dem Boden der modernen bürgerlichen Rationalität selbst, sondern den Einbruch jener fremden, äußerlichen und gewissermaßen außerirdischen Macht der Finsternis, die mit der reinen kapitalistisch-demokratischen Seele gar nichts zu tun haben kann. Mit einer gewissen Bauernschleue hat Ernst Nolte diese offensichtliche Ignoranz des demokratischen Singularitätsbegriffs dafür ausgenutzt, bei seiner unkritischen Historisierung des Nationalsozialismus in einem Aufwasch auch gleich Auschwitz in die Reihe der gewöhnlichen Modernisierungsverbrechen einzugemeinden und als bloß sekundäre, nachrangige Untat zu verharmlosen. Wenn aber entgegen Noltes unkritischer Historisierung von Auschwitz eine kritisch-negative vorgenommen wird, bleibt die Singularität dieses Menschheitsverbrechens unbeschadet. Der Holocaust wird dann zur Generalanklage gegen Aufklärungsvernunft, Kapitalismus und deutsche Nationalgeschichte. Auschwitz war in diesem Sinne keine fremde Tat, sondern eine spezifisch deutsche Konsequenz der Modernisierungsgeschichte selbst, die ihre Wurzeln im allgemeinen Boden des bürgerlich-liberalen und demokratischen Denkens der Moderne hatte. Es ist ja eigentlich ganz offensichtlich, dass die ideologische Naturalisierung und Biologisierung des Sozialen von den Staatstheoretikern Hobbes über den Nationalökonomen Smith, vom Bevölkerungstheoretiker Malthus bis zu Darwin eine historische Schicht von Auschwitz darstellt. Ebenso gehört zur Archäologie des Holocaust das Denken von Marquis de Sade, der zum ersten Mal die vollständige Ablösung sowohl der Sexualität als auch funktioneller Handlungen überhaupt von jeder menschlichen Gefühlsregung propagiert hat. Ein den kapitalistischen, gesellschaftsmaschinellen Funktionalismus in enthemmten Fantasien vorwegnehmender Albtraum des sozialen Bewusstseins, ohne den der Apparat von Auschwitz ebenfalls nicht denkbar gewesen wäre. Ja, Johann Sebastian Bach, da fängt an. Da hört's auf. Alles andere ist dagegen klein und erbärmlich. Können Sie das nachempfinden? Ein armer Mensch, der das nicht kann. Aber wäre es nicht schrecklich, wenn es nur solche Musik gäbe? Warum? Es kann doch nicht immer Feiertag sein. Es muss doch auch Musik für alle Tage geben. Zärtliche Musik, verliebte Musik, lustige Musik. Auch der moderne Antisemitismus als solcher wurzelt in der Aufklärungsphilosophie, wie der Soziologe Leo Poljakow gezeigt hat. Und das ist ja kein Zufall, sondern spiegelt jenen inneren Widerspruch des modernen bürgerlichen Bewusstseins, das den Anspruch der vernünftigen Selbstreflexion ausgerechnet in der Form der Selbstunterwerfung unter die Pseudonaturgesetze einer blinden Gesellschaftsphysik erhebt. Die Scheinauflösung dieses irrationalen Grundsachverhalts erfolgte bei jedem kapitalistischen Entwicklungs- und Krisenschub in der Projektion auf das sogenannte jüdische Fremdwesen. Alle Grundelemente des Denkens, das zu Auschwitz geführt hat, entstammen dem breiten Strom der Modernisierungsgeschichte und ihrer Ideologisierung. Und hatte sich das antisemitische Syndrom schon in der kapitalistischen Aufstiegsbewegung des 19. Jahrhunderts über die ganze westliche Welt verbreitet, so wurde es in der fordistischen zweiten industriellen Revolution zusätzlich aufgeladen. Denn in demselben Maße, wie die betriebswirtschaftliche Rationalisierung und innere Militarisierung des Menschen zu einem die gesamte Gesellschaft erfassenden System der abstrakten Arbeit drängte, spitzte sich auch das negative Moment der qualitätslosen, unheimlichen und gegen jede sinnliche Qualität gleichgültigen Arbeitskategorie zu. Die Naturalisierung und Biologisierung dieser negativen Qualität der Qualitätslosigkeit in der jüdischen Rasse und die Projektion der leeren, selbstzweckhaften Abstraktion des Kapitalismus auf ein vermeintliches jüdisches Wesen erhielt einen neuen und stärkeren Schub. Durch die jetzt erst in vollem Maße gültig werdende soziale Gleichnamigkeit und Gleichschaltung der abstrakten Arbeitsquanta von Funktionseliten und Hands, von Führern und Geführten, nahm das Bedürfnis nach einer projektiven Entsorgung der damit verbundenen destruktiven Rationalität entsprechend zu. Die qualitative Steigerung der Zumutung und die neue Stufe der Verinnerlichung waren daher nicht nur in Deutschland von einem Anwachsen und einer Verdichtung des antisemitischen Syndroms begleitet. Auch in der übrigen Welt und insbesondere in der Sowjetunion und den USA ließ die zweite industrielle Revolution, im Westen verstärkt durch ihr vorläufiges Scheitern in der Weltwirtschaftskrise, die antisemitische Stimmung im gesellschaftlichen Bewusstsein anschwellen. Obwohl die bolschewistische Partei, ihrer Herkunft aus der Sozialdemokratie entsprechend, offiziell den Antisemitismus als bloße Dummheit verstand und ihn unmittelbar nach der Oktoberrevolution sogar unter Strafe gestellt hatte, machte sich in den Kreisen um Stalin schon seit den 20er Jahren eine unterschwellige antisemitische Strömung breit, die in den großen Verfolgungswellen und Schauprozessen der 30er Jahre gegen angebliche Verräter, Agenten und Saboteure eine entscheidende Rolle spielte und die sowjetische Geschichte bis zum Ende begleiten sollte. Noch Anfang der 50er Jahre, kurz vor Stalins Tod, soll sogar die Deportation der sowjetischen Juden geplant gewesen sein. Es gab eine Broschüre des Innenministeriums mit dem Titel »Warum die Juden aus den Industriegebieten ausgesiedelt werden müssen«. Aber der Plan wurde dann nicht mehr ausgeführt. Später nährte sich der sowjetische Antisemitismus an der pro-arabischen Außenpolitik gegen Israel, die nach innen als Propaganda gegen den Zionismus wirkte und von einer Verfolgung angeblicher zionistischer Agenten begleitet war. Die sowjetische antisemitische Tendenz hatte allerdings eine besondere Note. Stalin stand am konsequentesten für die proto-fordistische Entwicklungs- und Modernisierungsdiktatur. Und in diesem Kontext muss wahrscheinlich auch das Aufgreifen des antisemitischen Syndroms gesehen werden, das ja in Russland schon eine lange Tradition unter dem Zarismus hatte. Da die Sowjetunion von der westlichen Weltwirtschaftskrise nicht betroffen war und die Bewegung des Geldkapitals unter staatskapitalistischer Kontrolle stand, richtete sich die paranoide Projektion aber weniger gegen die als jüdisch imaginierte Abstraktion des zinstragenden Kapitals, als vielmehr gegen die ebenso als jüdisch denunzierte abstrakte Theorie. Nicht die Spekulanten und Bankiers, sondern die Intellektuellen waren bevorzugtes Ziel der Verfolgung. Diese Variante spielte auch im westlichen Antisemitismus eine Rolle. Aber in der Sowjetunion rückte sie ins Zentrum. Schon Lenin hatte ja mehr als einmal gegen die Tagediebe und Hysteriker unter der Intelligenz gegiftet. Es ist leicht zu begreifen, dass diese Angriffe dem Einschwenken auf den fordistischen Entwicklungspfad geschuldet waren und dem daraus resultierenden Imperativ. Schluss mit lustig, nicht mehr diskutieren über Sinn und Zweck, sondern Arbeitsquanta verausgaben in der Gesellschaftsmaschine. Die weitere theoretische Reflexion erschien zunehmend als Gefahr. Nicht nur im Sinne eines als unfruchtbar denunzierten abstrakten Geschwätzes, sondern vor allem als jene mögliche Erinnerung an die verlorene Zukunft einer selbstorganisierten Rätegesellschaft jenseits der Entfremdungsformen von Geld und Staat. Hinzu kam die Ideologisierung der Konkurrenz gegen den Westen, die mit der Erfindung eines Sowjetpatriotismus und zunehmender Ausländerphobie einherging. Intellektualismus und kritische Reflexion wurden demgegenüber einer unpatriotischen kosmopolitischen Lauheit verdächtigt. Halb als schlechtes theoretisches Gewissen, halb als wütender Hass gegen dessen mögliches Aufkeimen wurde die intellektuellen Hetze zu einer periodisch wiederkehrenden Veranstaltung des Partei- und Staatsapparates. Das war umso absurder und doppelbödiger, als die Parteiführung und ihre Kader auf allen Ebenen größtenteils selber Intellektuelle waren, zu einem hohen Prozentsatz von jüdischer Herkunft. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Die Widersprüche, Brüche und Abgründe eines gesellschaftlichen Geschehens, das nicht mehr begrifflich reflektiert werden durfte, jedenfalls nicht mehr kritisch, äußerten sich so auf gespenstische Weise in einer wechselseitigen Denunziation von Intellektuellen als intelligenzlerische Miesmacher und Saboteure des sozialistischen Aufbaus. Stalin musste nur das populäre antisemitische Syndrom und die Denunziation gegen den jüdischen unzuverlässigen Kosmopolitismus mit dem ebenso populären antiintellektuellen Ressentiment verbinden, um die hilflose Parteiintelligenz zur Abschlachtung freizugeben. Der ungeheure Terror der durchgepeitschten Industrialisierungspolitik, die Foltermethoden zur Einübung des Menschenmaterials in die abstrakte fordistische Zeitdisziplin und die antisemitisch legitimierte Verfolgungswelle gegen die Intelligenzia verbanden sich zum blutigen Gesamtkunstwerk dessen, was als Czistka, der wörtlich übersetzt Säuberung, auch Reinigung oder Entleerung des Darms bedeutet, in die Geschichte des 20. Jahrhunderts eingegangen ist. Gerade weil die Czistka mit ihrer ungeheuren Willkür, ihren Massenerschießungen, Folterungen und grotesken Schauprozessen durch ein orwellsches Vokabular der sozialistischen Glücksordnung und ihres Lebenskampfes gegen den westlichen Kapitalismus und seine Agenten begründet werden musste, konnte sie nicht anders als in hysterischen und paranoiden Formen bis hin zur buchstäblichen Geistesverwirrung von Anklägern und Angeklagten ablaufen. Was da hinausgesäubert werden sollte, war der innere Widerspruch der in gesellschaftlichen Riesenschritten durchgesetzten abstrakten Arbeit und der mögliche theoretische Einspruch dagegen. Dafür war die Mobilisierung des antisemitisch-antiintellektuellen Syndroms geradezu unerlässlich. Erhellend der Kommentar eines alten zaristischen Offiziers im Zuchthaus. Am Ende werden die Träume unseres Zaren Nikolaus noch wahr, obwohl er selbst zu weich war, um sie zu verwirklichen. Die Gefängnisse sind voll von Juden und Bolschewiken. In den USA schlug die antisemitische Hetze ebenso massiv durch. Vielleicht sogar noch deutlicher als in der Sowjetunion. Hier waren es natürlich die Spekulation und die große Finanz- und Bankenkrise, die auf das jüdische Fremdwesen projiziert wurden. John Kenneth Galbraith schrieb über die Stimmung nach dem Schwarzen Freitag. Dicht unter der Oberfläche war der Antisemitismus zu spüren. Weder blieb allerdings die antisemitische Paranoia-Ideologie unter der Oberfläche, noch war sie auf eine irrationale Krisenreaktion beschränkt. Henry Ford selber, der Prophet der zweiten industriellen Revolution und ihr Mitschöpfer, war schon lange vorher vom antisemitischen Wahn durchdrungen. Unter seinen Schriften tauchte Anfang der 20er Jahre und mehrfach ins Deutsche übersetzt ein Machwerk mit dem Titel »Der internationale Jude« auf. Darin freut er sich fast wie Hitler über die allfällige Thematisierung der Judenfrage. Die Judenfrage besteht in den Vereinigten Staaten seit Jahren, aber unter der Oberfläche der Öffentlichkeit. Gleichwohl ist es möglich geworden, das Wort Jude, das noch vor einem Jahr verpönt war, öffentlich zu gebrauchen. Es erscheint jetzt fast täglich auf der Vorderseite der Zeitungen, ist überall Gegenstand der Erörterungen. Der Grund, warum er die Juden hasst und fürchtet, ist für den freiheitlich-demokratischen Namensgeber der Epoche derselbe wie für Hitler und Stalin. Es geht ihm darum, das fordistische System der Rationalisierung und wissenschaftlich forcierten Aussaugung des Menschenmaterials freizuhalten vom Odium des abstrakten Selbstzwecks. Genau wie die Nazis stellt Ford Schaffendes, nämlich sein eigenes, und raffendes Kapital, nämlich das zinstragende Geldkapital des Bankensystems, gegenüber. Alle negativen und zerstörerischen Erscheinungen des fordistischen Krisenkapitalismus werden auf dieses kosmopolitische Geldkapital abgeladen und direkt mit den Juden als kulturell-biologischen Trägern identifiziert. Der internationale jüdische Bankier, der kein Vaterland hat, sondern alle Länder gegeneinander ausspielt, und das internationale jüdische Proletariat, das von Land zu Land streicht, um die ihm genehmen wirtschaftlichen Bedingungen zu suchen, sind hinter allen Problemen zu finden, die heutzutage die Welt beunruhigen. Die Einwanderungsfrage ist jüdisch. Die Sittlichkeitsfrage in Kinos und auf der Bühne ist es. Die Lösung der Judenfrage ist in erster Linie Sache der Juden. Tun sie es nicht, so wird die Welt sie lösen. Ein Volk wird durch künstlichen Wechseldiskont schwer geschädigt, ein zweites dadurch, dass ihm das Geld aus dem wirtschaftlichen Blutumlauf genommen wird. In stürmischen Zeiten fallen mehr Pflaumen als sonst in die aufgehaltenen Körbe der internationalen Bankiers. Kriege und Notzeiten liefern ihnen die reichsten Ernten. Man gehe durch die Amtsräume der Regierung, wo die Geheimnisse der Einkommenssteuer, der Bundesbanken, der auswärtigen Politik verwahrt werden sollen. Und man findet Juden überall, gerade an den Stellen sitzen, wo es dem internationalen Judentum erwünscht ist und wo es erfahren kann, was es will. Der amerikanische Landwirt und die Industrien, die den Tricks der internationalen Bankiers nicht gewachsen waren und denen bei dürftigem Kredit der Atem ausgeht, wundern sich, wo das Geld sein mag. Ich habe die ganze Woche Sitzungen in der Morgenbank gehabt, fast in jeder Branche quellen sie Lager über. Wir können die Ware nicht umsetzen. Das ist eine Realität. Haben Sie Ihren Geschäftsfreunden von diesen Gedanken erzählt? Ja, die wollen ja nicht zuhören. Ich glaube, sie können es gar nicht. Das ganze System basiert auf einem grenzenlosen, irrationalen Optimismus. Hemmungslos haben wir Fabriken, Unternehmen, Eisenbahnen hin und her geschoben. Wir haben das ganze Land auf einen Roulette-Tisch gesetzt. Ein Spiel, bei dem natürlich kein Mensch verlieren darf. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich verrückt bin oder alle anderen. Ob in der Form des Staatskapitalismus oder des freien Konkurrenzkapitalismus. Stets ging es darum, das hohe Lied der industriellen Massenproduktion zu singen, die im System fordistischer Rationalisierung und mit dem schaffenden Geldkapital als bloßem Auftrag des Arbeitsstaates angeblich unmittelbar für die Befriedigung der Massenbedürfnisse ins Werk gesetzt werden sollte. Im Gegensatz zur jüdischen Weltverschwörung, einer als gesellschaftlich verantwortungslos und blutsaugerisch denunzierten Geldmacherei jenseits der fordistisch aufgerüsteten Maschinenwelt und ihrer Hymnen vom Schweiß. Sowjetpatriotismus, nationalsozialistische Autarkiepolitik und US-Isolationismus angesichts eines geschrumpften und verdächtigten Weltmarkts befanden sich ebenso im ideologischen Gleichklang mit mehr oder weniger ausgeprägt antisemitischen Weltanschauungsmustern. Arbeit als klassenübergreifendes Pseudokonkretum und Nationalsozialismus, Autarkismus als flankierendes Moment der weltweiten antisemitischen Welle wurden für den Durchbruch der zweiten industriellen Revolution weit über den Kapitalismus des 19. Jahrhunderts hinaus ideologisch mobilisiert. Wenn wir selbst, dieses deutsche Volk, emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. Auch die organisatorische Form, in der sich dieser irrationale und mörderische Durchbruch vollziehen sollte, war als übergreifendes Muster zu erkennen, wenn auch wiederum in unterschiedlicher Gestalt und Intensität. Das Arbeitslager gesteigert zum Konzentrationslager. Das zwanghafte, militarisierende Moment der fordistischen Offensive äußerte sich in diesen Lagern am offensten und brutalsten. Wie weit der Kapitalismus bereits verinnerlicht war, wird daran sichtbar, dass es sogar freiwillige Erscheinungsformen des Arbeitslagers gab. In den 20er Jahren organisierte in Deutschland nicht nur rechtsradikale, sondern auch linke, gewerkschaftliche und sogar kommunistische Jugendorganisationen solche Camps eines geradezu religiösen Arbeitseinsatzes, die den Arbeitsdienst der Nazis vorwegnahmen. Unter dem Eindruck der Massenarbeitslosigkeit in der Weltwirtschaftskrise fasste diese Form einer entfremdeten, militärähnlichen Staatsorganisation der abstrakten Arbeit seit 1935 auch in den USA Fuß. So schreibt der US-Amerikaner Sorter. Noch im März verabschiedete der Kongress den Unemployment Relief Act, aufgrund dessen dann das Civilian Conservation Corps gegründet wurde. Freiwillige zwischen 18 und 25 Jahren wurden hierin in einer Art Arbeitsdienstlagern zusammengefasst und zu Natur- und Landschaftsschutzarbeiten eingesetzt. 1935 waren eine 500.000 junger Leute für $30 Lohn in solchen Lagern. Keine Selbstorganisation eines höheren, befreiten Bewusstseins machte sich hier geltend, sondern die repressive Gemeinnützigkeit im Horizont des steckengebliebenen Fordismus und unter dem Diktat der gesellschaftlichen Verwertungsmaschine. Umso schärfer stellte sich der Zwang jenseits aller verinnerlichten Freiwilligkeit in der sowjetischen Modernisierungsdiktatur dar. In einem großen, teils noch nicht kapitalistisch formierten gesellschaftlichen Milieu musste die staatskapitalistische Version der fordistischen Mobilisierung entsprechend schlimmere Formen annehmen. Schon kurz nach der Oktoberrevolution ließ Lenin keinen Zweifel an der wütenden Zwanghaftigkeit der kommenden Vollarbeitsgesellschaft aufkommen. Zitat: An einem Ort wird man 10 Reiche, ein Dutzend Gauner, ein halbes Dutzend Arbeiter, die sich vor der Arbeit drücken, ebenso flegelhaft wie viele Setzer in Petrograd, besonders in den Parteidruckereien, ins Gefängnis stecken. An einem anderen Ort wird man sie die Klosetts reinigen lassen, an einem dritten Ort wird man ihnen nach Abbüßung ihrer Freiheitsstrafe gelbe Pässe aushändigen, damit das ganze Volk sie bis zu ihrer Besserung als schädliche Elemente überwache. An einem vierten Ort wird man einen von 10, die sich des Parasitentums schuldig machen, auf der Stelle erschießen. Die absurd moralisierende Begründung dieses Arbeitszwangs mit der regelmäßigen Versorgung jedes Kindes armer Familien mit einer Flasche Milch kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich in Wahrheit um die staatliche Installation der kapitalistischen Selbstzweckmaschine handelte. Das wird erst recht in Lenins protestantischem Postulat deutlich. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Das ist das praktische Gebot des Sozialismus. Unter dieser Devise konnte Lenins Lieblingsthema der schwersten Zwangsarbeit zum Gebot der Stunde aufsteigen. Ganz offen wurde die fordistische Arbeitsdiktatur hier als Naturnotwendigkeit proklamiert, um ihre menschlichen Friktionen und Leidenspotenziale ignorieren zu können und den militärischen Zwang gegen das Menschenmaterial zur positiven Naturtatsache zu stilisieren. Trotzkis Militarisierung der Wirtschaft war keine bloße Notmaßnahme in Bürgerkriegswirren, sondern das Programm einer ganzen Epoche. So verschärfte sich in der sowjetischen Version des Arbeitsstaates der Arbeitsterror unter dem doppelten Druck, dass die Ingenieure des Staatskapitalismus nicht nur die fordistische Mobilisierung durchsetzen mussten, sondern es dabei zusätzlich mit einer weitgehend bäuerlich und vorkapitalistisch sozialisierten Bevölkerung zu tun bekamen, die noch nicht einmal frühere Stufen der Domestizierung durchlaufen hatte. Diese historische Ungleichzeitigkeit brachte das grauenvolle System des Gulag hervor, ein gesamtgesellschaftlich organisiertes Netzwerk von Konzentrations- und Zwangsarbeitslagern, das Millionen von Sträflingen erfasste. Die menschliche Arbeitskraft wurde dabei in der rohesten Form vernutzt bis zum Tod, besonders für die Infrastrukturprojekte der Turboindustrialisierung. Allein der Bau der Moskauer U-Bahn verschlang Zehntausende von Arbeitssklaven. konnte nicht ausbleiben, dass für westliche Ideologen im Nachhinein das Terrorsystem des Gulag als die eigentliche Erfindung des Konzentrationslagers gilt. Auch in dieser Hinsicht kann dann die Nazi-Diktatur als bloßer Nachahmungstäter verharmlost werden, um das historische Übel einem dämonisierten Asiatentum anzulasten und die Nazi-Version des KZ als einen bloßen Betriebsunfall der westlichen Geschichte erscheinen zu lassen. In Wirklichkeit verhält es sich genau umgekehrt. Das KZ ist eine originär westliche Erfindung, die von der sowjetischen Entwicklungsdiktatur gewissermaßen importiert wurde. Das KZ war nämlich ursprünglich ein Produkt des westlichen Kolonialsystems im späten 19. Jahrhundert, wie der polnische Historiker Andrzej Kaminski gezeigt hat. Wahrscheinlich wurde der Ausdruck KZ von dem spanischen General Valeriano Weyler y Nicolau geprägt, als dieser 1896 einen Aufstand auf Kuba niederschlug und dabei anordnete, dass in der unüberschreitbaren Frist von 8 Tagen sämtliche Bauern, die nicht als Aufständische behandelt werden möchten, sich in befestigten Lagern konzentrieren sollten. Diese Lager wurden Campos de Concentración genannt. 4 Jahre später waren es die USA, die zur Bekämpfung von Aufständischen auf der Insel Mindanao KZs errichteten, nachdem sie Spanien die Philippinen entrissen hatten. Solche Concentration Camps benutzte bekanntlich zur selben Zeit auch die britische Kolonialmacht im südafrikanischen Burenkrieg als Terrorsystem, das Zehntausenden von Zivilisten das Leben kostete. Es ist bezeichnend, dass diese militärische Erfindung des Staatsterrorismus gegen koloniale Aufstands- und Guerillabewegungen Jahrzehnte später als zivilgesellschaftliche Durchsetzungsform der zweiten industriellen Revolution diente, mit einem breiten Spektrum von freiwilligen Arbeitslagern bis zu Vernichtungs-KZs. Die wirkliche Geschichte des KZ reicht aber weiter zurück als der bloße Name. Auf höherer Entwicklungsstufe und in größerem Maßstab wiederholte sich, was schon im 18. Jahrhundert nicht bloß in den Fantasien eines Desart spukte. Die 100 Tage von Sodom beschreiben eine Art sexuelles Konzentrations- und Vernichtungslager, das seine reale Entsprechung in den Irrenanstalten, Armen- und Arbeitshäusern, Jugendgefängnissen und kolonialen Sklavenkasernen des Frühkapitalismus hatte. Wie sie der Liberaldemokrat Jeremy Bentham inklusive Bewachersystemen und erkennungsdienstlichen Tätowierungen so liebevoll auszumalen sich bemühte. Letztlich verweist das KZ im Mikro- wie im Makromaßstab auf die zwanghafte Natur des Kapitalismus überhaupt, dessen ganzes Fabrik- und Arbeitssystem nie etwas anderes war als die ins Alltagsleben übersetzte Militärdespotie. Ist so hart, wie ohne Job zu sein. Arbeit und Wille, die gehören zusammen. Scheiß, Irre, Arbeit, Dauer und Glück. Also ich muss sagen, ich bin ja kein großer Anhänger vom Herrn Schröder, aber wo er recht hat, hat er recht. Ich gehe täglich durch die Straßen und sehe überall freie Stellen. Die Leute sind heute zu fein zu arbeiten und sie bekommen viel zu viel Sozialunterstützung. Rassen, Rassen, Rassen, jeder denkt nur an sich. Einmal ist und kommt und habe ihn nicht auf die Hilfe entfallen. Und sie, wir haben uns geändert. Das deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, der Schande. Das deutsche Volk ist zu sich gekommen. Es wird Menschen, die nicht für Deutschland sind. Und nur wer arbeitet, annimmt, wenn er nicht genug verdient, drauf tun. Aber vorher kürzen, streichen, dann kriegen sie ihre Arbeitslosen los. für Arbeit, sein Bündnis der Vernunft und der Vernünftigen. Man muss aufstehen, man kriegt zu wenig Geld, dann gibt es solche Chefs wie den. Und Arbeit ist Scheiße. Eine Nation, die erhebt vom Kopf und Hirn. Und Arbeit ist und Arbeit wird sich erwägen der Wandel. Geist, Hirne und Faust. Arbeiter, Arbeit, sein Bündnis der Vernunft und der Vernünftigen. Nicht Hingabe an die Nation und zur Achtung vor der schaffenden Arbeit zu bekennen. An, Brüder der Arbeit, raus wieder das Blut, denn Arbeit ist Pflicht und die Pflicht ist gut. Dann weht aus den Herzen wieder die Not. Dann rauscht unser Blut und das Blut ist rot. Dann schwingen die Hämmer, dann schwingen die Hämmer. Dann die Maschinen in heller Musik. Die Höfen dann glühen, Rauch weht vom Not. Dann haben wir Arbeit und Arbeit ist rot. Dann reißt uns die lastende Kette entzweit. Dann haben wir Arbeit und Arbeit macht. Zum gesteigerten Despotismus des kapitalistischen Selbstzwecks gehörte auch jene Definition sogenannten lebensunwerten Lebens, wie sie in den rassistischen und sozialdarwinistischen Diskursen bis zum Ersten Weltkrieg vorbereitet worden war. Im Prinzip ist für den Kapitalismus eigentlich jedes Leben lebensunwert, das nicht für die Verwertung des Werts verwurstet werden kann. Sowohl in der Sowjetunion als auch in den westlichen Ländern wurden einzelne Elemente dieses mörderischen Programms in der Durchsetzungsgeschichte der zweiten industriellen Revolution praktiziert. Die Psychiatrisierung von Oppositionellen gehörte ebenso dazu wie die Zwangssterilisation von Behinderten, wie sie zum Beispiel im brav sozialdemokratischen Schweden noch bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg an der Tagesordnung war. Den Zusammenhang mit der Logik und allgemeinen Geschichte des Kapitalismus unter Einschluss seiner westlich-angelsächsischen Varianten sichtbar zu machen, darin besteht die eine Seite einer negativen Historisierung von Auschwitz. Die Nazis kamen nicht vom anderen Stern, sie waren Fleisch vom Fleisch der Modernisierungsgeschichte. Ihre grauenhaften Massenverbrechen wurzelten in den Zwängen der kapitalistischen Produktionsweise, die immer noch unser Leben beherrscht und heute zum großen Sieger der Geschichte ausgerufen wird. Solange aber der Kapitalismus nicht erledigt ist, kann auch Auschwitz nicht wirklich Geschichte werden. Johann Sebastian Bach. Da fängt's an und da hört's auf. Alles andere ist dagegen klein und erbärmlich. Thank you.